Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ich glaube, so ganz ohne Weihnachtslieder würde ich nicht ansatzweise in Weihnachtsstimmung kommen dieses Jahr. Feliz Navidad, José Feliciano aus dem Jahr 1970, gerade gehört bei Radio RSG. Einen schönen Sonntag wünscht Daniel Mausbach, einen schönen vierten Advent. Ja, bald ist Heiligabend, Bescherung und Geschenke einpacken lassen. Das ist ja dann wirklich immer ein cooler Service, den wir gerne mitnehmen in dieser stressigen Zeit vor Weihnachten. Das gibt's in einigen Geschäften oder exklusiv von Ihrem Lieblingsradio. Und zugleich tun wir was Gutes für Licht. Blicke für Familien in Not in NRW. Und zack, sind fast 240 Euro mehr auf dem Lichtblicke-Konto seit gestern. Clara und Sascha aus dem RSG-Team hatten nämlich ihre frisch gekauften Weihnachtsgeschenke eingepackt im Remscheider Allee-Center und damit den ein oder anderen Euro verdient für die gute Sache. Und das kam auch richtig gut an. Sie haben gerade bei uns am Stand von Radio RSG was einpacken lassen. Was war das denn? Das war Geschenk für meine Schwester. Ich finde das sehr gut, was sie hier machen. Ich hoffe, dass viele Leute das wahrnehmen und bei ihnen die Geschenke einpacken lassen, weil das wirklich für guten Zweck ist. Wir haben gerade so zwei T-Shirts für meine Tante einpacken lassen. Und wie sieht das aus? Ist das schön geworden, das Paket? Ja, es ist rot und es hat so ein paar Striche. Ich hoffe, jetzt hört meine Frau nicht zu. Ich habe alles rund um Kaffee einpacken lassen. Wie schlägt sich unser Team hier? Astrein. Bin begeistert. Könnt ihr jedes Jahr machen. Ja, aber gerne doch. 3 Stunden lang haben wir ihre Geschenke eingepackt. Und vor allen Dingen war super, dass wir dabei noch tatkräftig unterstützt wurden von Hörerin Ulrike, sozusagen ein Engel, der spontan vorbeigekommen ist. Ich habe die Aktion im Radio gehört und dass das für einen guten Zweck ist. Und ich habe Zeit und ich packe gerne ein. Und da habe ich gedacht, guck mal, ob du helfen kannst. Ja, coole Sache. Und darüber hat sich vor allen Dingen auch einer gefreut, nämlich der Weihnachtsmann. Hier ist die ganze Zeit ganz schön viel zu tun, Weihnachtsmann, was geht denn hier alles vor sich? Ach, hier sind Hunderte von Menschen, die ihre Geschenke eingepackt haben wollen. Und ihr macht das fantastisch. Ich bin begeistert, fast wie meine Wichtel oben am Nordpol. Die Kinder kommen alle zu mir, ich gebe denen ein paar Süßigkeiten und die Eltern lassen die Geschenke einpacken. Klingt alles gut und auch uns hat's wirklich Spaß gemacht. Super cool, wir hatten gerade hier die Spendendosen hingestellt und schon kamen die ersten Leute und haben da was reingeschmissen in die Dose, ohne dass wir was einpacken sollten. Da waren Kinder bei, aber auch ganze Familien. Manche haben auch richtig Scheine reingetan, Kleingeld. Super großzügig. Die Leute waren alle total nett, haben auch ganz viel gespendet. Wobei, manchmal haben sie es uns echt schwer gemacht. Ich musste einen Regenschirm einpacken. Das war eine Riesenherausforderung. Also rund 240 Euro Spenden für unsere Aktion Lichtblicke. Vielen Dank dafür. Aktion Lichtblicke. Weil Menschen Hoffnung brauchen. Good name. color lights to see. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Ein Sender. Radio RSG. Für Remscheid und Solingen. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Mich an und sagst, du weißt nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt, ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst. Doch du wälzt dich hin und her. Oh, schläfst die Nächte von mir abgewandt. Bist du einsam neben mir? Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Wenn dein Leben dich zerreißt, halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht gehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Schönen vierten Advent. mit Radio RSG und gleich Musik von Michael Jackson mit einem Lied, das sollte erst Starlight Love heißen, dann Starlight Sun und im Endeffekt heißt es Thriller. Die Clemens Galerien Solingen laden ein zum stimmungsvollen Weihnachtsshopping mit der ganzen Familie. Heute ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Freuen Sie sich auf unsere weihnachtliche Kinderkochwerkstatt im Erdgeschoss. Wir wünschen schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Clemens Galerien, so viel mehr vom Leben. Ich will keine Blumen, kein Bügeleisen, keinen Schnellkochtopf, keine Handtücher und auch keine Dessous. Mann! Cinemax Solingen. Hier gibt es immer das passende Geschenk. Gutscheindosen für Kids und Erwachsene, 3D-Filme oder Wertgutscheine. Damit können Sie zu jedem Anlass für Freude sorgen. Im Kino oder unter cinemax-solingen.de. Cinemax Solingen. So muss Kino sein. Der Hit vor Halb. Präsentiert vom Reisebüro Mercana Reisen im ehemaligen Standesamt in Remscheid-Lennep und unter mercanareisen.de. Without the soul for getting down. but stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil. Es ist 10.30 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Radio RSG Nachrichten. Ich bin Bernd Hamer. Schönen guten Morgen. Trotz deutlich gesunkener Arbeitslosigkeit sind immer mehr ältere Arbeitslose auf Hartz IV angewiesen. So stieg die Zahl der über 55-Jährigen mit Hartz IV von rund 257.000 im Jahresdurchschnitt 2010 zum letzten Jahr um 24% auf 318.000. In Spanien hat eine mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Der Ausgang der Abstimmung gilt als völlig ungewiss. Die konservative Volkspartei dürfte nach Umfragen ihre absolute Mehrheit aber verlieren, könnte aber trotzdem stärkste Kraft im Parlament bleiben. Und jetzt Remscheid, Solingen und die Region. Das Wetter im RSG-Land, milde 12 Grad sind drin oder 13 und es bleibt trocken. Shoppingzeit heute in der Solinger City. Keine Chance für den BRC gegen Göppingen. Die letzte Shopping-Chance in diesem Jahr an einem Sonntag, die gibt es heute von 13 bis 18 Uhr in der Solinger Innenstadt. Und der Einzelhandel rechnet dabei noch einmal mit vielen Besuchern. Nicht nur das milde Wetter, sondern auch die knappe Zeit bis Weihnachten spielt den Geschäften in die Hände. Außerdem sei es sowieso ein Trend, dass Weihnachtsgeschenke immer kurzfristiger gekauft würden, so der Handelsverband NRW. Nach dem Einkaufen laden die Buden des Weihnachtsmarktes in der Fußgängerzone am Fronhof und in den Clemens-Galerien noch bis 20 Uhr zum Verweilen ein. Das Land NRW stellt insgesamt 72 Millionen Euro als Städtebauprogramm für die Kommunen zur Verfügung. Das Geld ist für Projekte zur Integration von Flüchtlingen gedacht. Auch in Remscheid will die Verwaltung entsprechende Förderprojekte einreichen. Das hat man am Freitagabend auf Anfrage der SPD-Fraktion in der Ratssitzung bestätigt. Oberbürgermeister Burkhard Mastweiß. Wir überlegen ja sowohl für kommunale Projekte wie die Frage des Umzugs der Musik- und Kunstschule in die Galerie, als auch, was von Herrn Wolf vorgeschlagen worden ist, ja ein Projekt von Röntgen-Gymnasium wünschen wir uns ja Förderung. Darüber hinaus hat uns das BZI, das ja nun für wichtige Ausbildungsträger ist und gerade auch im Bereich der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sich auch zukünftig noch stärker engagieren möchte, wünscht sich auch Förderung. Bis zum 19. Februar hat man Zeit, die Projekte bei der Landesregierung einzureichen. Dann wird über die Vergabe der Fördergelder entschieden. Sport am Wochenende. Präsentiert von der Volksbank Remscheid-Solingen. Ihre Bank im Bergischen Land. Kein weiteres Erfolgserlebnis für den Bergischen AC. Der Handball-Erstligist unterlag am Abend gegen Göppingen mit 22-29 und eigentlich war die Partie schon nach 20 Minuten entschieden, als die Gäste zum ersten Mal mit 5 Treffern vorne lagen. Nach dem Spiel haderte Trainer Sebastian Hinze vor allem mit der Torausbeute seiner Jungs. Und auch für den Rohrlocke-Erstligisten IGR Remscheid gab es nichts zu holen. Beim Tabellenführer in Herringen kassierte die IGR ein 2-9. Heute gibt es noch 2 Heimspiele im RSG-Spitzensport und zwar beide in der Solinger Wittkulle. Ab 14 Uhr empfängt dort Badminton-Zweitligist STC Blau-Weiß Solingen im BC Wipperfeld und ab 16 Uhr ist Volleyball-Zweitligist TSG Solingen Gastgeber gegen Braunschweig. Die nächsten RSG-Nachrichten hören Sie um 11 Uhr. Das Wetter im RSG-Land. Präsentiert vom Smith Wohncenter Leverkusen. Ihre Nummer 1 beim Möbel- und Küchenkauf. Heute wird's so ein bisschen gemischt. Zuerst mehr Sonnenschein im RSG-Land, in der zweiten Tageshälfte dominieren dann die Wolken im Radioland. Das alles bei Temperaturen, die weiterhin an Frühjahr erinnern und an Frühling. Milde 11 bis 13 Grad heute im Radioland. Dazu bleibt es dann auch zunächst trocken. Von Regen also noch keine Spur. Erst in der Nacht zieht ein bisschen Regen auf. Und der Start in die neue Woche ist dann auch erst leicht regnerisch. Aber dann wird es auch morgen ein ganz schöner, recht sonniger Tag bei Werten bis zu 11 Grad. RSG-Verkehr. 10.34 Uhr, nichts los. Gute Fahrt. Radio RSG. Wir sind Weihnachten. Und gleich reißen wir Türchen Nummer 20 auf im RSG Adventskalender. Ihre Chance in 9 Minuten hier. Daniel Mausbach, mein Name. Schönen vierten Advent. There's a place I go to

Jennifer Lopez lässt für diesen Mann, der jetzt kommt, hier ihre Hüften kreisen. Also nicht privat, sondern im Video zu diesem neuen Song Try Me, Jason Derulo. Jetzt, wir spielen alle aktuellen Hits. Jetzt. Neu, Jason Derulo featuring Jennifer Lopez. Try Me. So try me in the morning when the sun comes rising up. Wir spielen alle aktuellen Hits. Radio RSG. I like the way that your body move all over the floor, nah, nah, nah. I'd like to find a way to get lost in you, yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do, yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some love in the night? Got a crazy feeling that I fit you just right, so try me. And get to know each other more. Nah, nah, nah. It's all on your face. I know you like what you see. Yeah, yeah, yeah. I'm the one for you, baby, but you can take your time. I'ma take my time. Let the music bring your body in me. Yeah, yeah, yeah. And we are just looking for some love in the night. Looking for some got love. Got a crazy in feeling that I fit you just right. So try me. The sun comes rising up. Try me in the afternoon. Bet you just can't get enough. Try. So Töne rauskriegen kann, ist mir ein Rätsel. Türchen Nummer 20, ich muss jetzt dran glauben. Der RSG Adventskalender. Wir sind Weihnachten. Wahre Geschichten und echte Überraschungen. Ja, eine wahre Geschichte aus dem RSG-Land, die wir aufklären müssen. 0212 22 und 5 mal die 1 ist die Nummer zum Mitspielen. Raten Sie mit, spielen Sie mit, aber Sie brauchen natürlich die richtige Lösung. Am 20. Dezember 2010 hatten sich viele Solinger auf ein besonderes Vorweihnachtsspektakel gefreut. Im Theater- und Konzerthaus sollte die Show Iwuschka aufgeführt werden. Ein russisches Weihnachtsmärchen mit Väterchen Frost, einem lebensgroßen Schneemann und einer turbulenten Schneeballschlacht. Dann musste die Show aber abgesagt werden. Und wir wollen wissen, was war da los am 20. Dezember 2010? Also warum wurde die Show abgesagt? Zwei Antwortmöglichkeiten. A. Das gesamte Ensemble hatte die Magen-Darm-Grippe. War das der Grund? Oder B. Das Theater wurde wegen Schnees auf dem Dach gesperrt. A oder B? Jetzt anrufen, Solingen 22 und 5 mal die 1. Heute übrigens ein Preis hinter 20, Türchen Nummer 20. Ich habe schon mal geschaut, mit dem Sie alle prima etwas anfangen können. Das lohnt sich wirklich. Also, was war da los mit dem russischen Weihnachtsmärchen am 20. Dezember 2010? Warum wurde die Show abgesagt? Möglichkeit A, das gesamte Ensemble lag flach, hatte die Magen-Darm-Grippe. Oder B, das Theater wurde wegen Schnees auf dem Dach gesperrt. Solingen 22 und 5 mal die 1 jetzt mitspielen. Der RSG Adventskalender. Präsentiert von den Clemens Galerien Solingen. So viel mehr vom Leben. Viertel nach 11 lösen wir auf. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that. RSG am 4. Advent. Ich könnte fliegen. Gewünscht, getan. Auf- und davonfliegen mit Condor. Bis 27. Dezember buchen und schon ab 49,99 Euro abheben zu den schönsten Zielen weltweit. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter condor.com. Condor, wir lieben Fliegen. Lasst uns schnell und sparsam sein. Das neue Smartphone ist fast dein. Sparen, sparen, tralala. Smartphones für die Hälfte ist doch klar. Smartphones für die Hälfte ist doch klar. Geschenke, die verbinden. Jetzt 50% Rabatt auf alle Smartphones sichern und Weihnachten im besten Netz erleben. Nur bei der Telekom. Wenn mir heute erst einfällt, dass ich noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwiegereltern brauche. Zum Glück ist jetzt der günstigste Moment für Geschenke. Jetzt am eBay-Wow-Wochenende mit bis zu 50% auf viele Markenprodukte. Nur am 19. und 20. Dezember. eBay, my little big victory. Jetzt unbegrenzt shoppen mit eBay Plus. Die neue eBay-Versand-Flatrate für kostenlosen Versand und Rückversand. Probieren Sie es aus. 30 Tage gratis. Passend zum neuen Smartphone, die JBL Charge 2 Bluetooth-Lautsprecher. Statt für 179 für nur 88 Euro. Jetzt bei der Telekom. Jetzt neu bei McDonald's Monopoly. Mit dem unverschämten Glück Millionen von Geschenken. Und mit unseren Jackpot-Codes jeden Tag 10.000 Euro gewinnen. Ich liebe es. McDonald's. Hallo, Herr Nachbar. Wir fliegen bald in den Urlaub. Und ich? Ich soll sicher wieder die Blumen gießen. Das wäre nett. Das wäre schon das dritte Mal in diesem Jahr. Mit Altours kann man sich alles leisten. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altours.de. Altours. Alles aber günstig. Und hier sehen wir den König des Dschungels. Doch auch ein Tiger hat Feinde und so muss die Mutter ihre Jungen beschützen. Denn im Dickicht lauern Schlangen und... Genau! Genau das habe ich gesucht. Und auch reduziert. Glück gehabt. Jetzt verlängert. Tausende neue Angebote in der Last-Minute-Angebote-Woche bei Amazon. Mit neuen Deals im 15-Minuten-Takt ab 8 Uhr morgens, solange der Vorrat reicht. Bis zum 22.12. auf amazon.de/Angebote. Der NRW-Einrichtungstipp. Roller präsentiert. Hier geht alles außer teuer. Keine Bewegung, Einbauküche. Genau du mit dem Induktionsherd und den extra breiten Auszügen. Ich verhafte dich wegen verdächtig niedrigem Preis und Anstiftung zur öffentlichen Preissenkung. Kriminell günstig. 50% extra Rabatt auf freigeplante Küchen plus Wunschfinanzierung. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Weihnachten. Wir sind Weihnachten. Radio RSG. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Und diese Themen haben wir jetzt für Sie. Frontex warnt vor IS-Terroristen mit gefälschten Pässen. Türkei zieht Truppen aus dem Nordirak wieder ab. Und das Wetter, Sonne und Wolken, die Höchstwerte heute 9 bis 16 Grad. Es ist 11 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio RSG Nachrichten. Die Grenzschutzagentur Frontex warnt, der IS könnte Terroristen mit gefälschten Pässen auf den Weg nach Europa schicken. Es bestehe ein Sicherheitsrisiko, sagte Frontex-Chef Leggeri der Welt am Sonntag. Befürchtet wird, dass Terroristen als Flüchtlinge getarnt mit solchen Pässen nach Westeuropa einreisen. Die wichtigsten Einzelheiten dazu hat Ronny Thorau. Besonders eine Zahl schreckt heute auf. Laut Welt am Sonntag hat die Terrormiliz IS in den Bürgerkriegsgebieten offizielle Behörden erobert und dabei Maschinen zum Druck von Ausweisen und zehntausende Blankopässe erbeutet. Neu ist die Meldung nicht, nur die Zahl höher. Im Frühjahr hieß es schon, dass IS-Terroristen tausende Blankopässe in Syrien erbeutet haben. Inzwischen sollen die Nummern der Pässe bei den Sicherheitsbehörden vorliegen. An den Grenzen können sie also wohl erkannt werden, wenn jemand mit ihnen einreisen will. Außerdem benötigen etwaige Terroristen neben den Pässen noch ein Visum. Wir bleiben beim Thema gegen den IS, gegen den Kampf gegen den IS. Der wurde seit Anfang des Monats gestört, weil die Türkei Soldaten in den Nordirak geschickt hatte, um die türkischen Ausbilder im Kampf gegen den IS zu beschützen. Ankara hatte Bagdad aber nicht um Erlaubnis gebeten. Das sorgte für mächtig Ärger. Jetzt hat die Türkei eingelenkt und will die Truppen wieder abziehen. Am Freitag hat US-Präsident Obama mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan über diese Angelegenheit gesprochen. Dazu jetzt die Einzelheiten von Lea Matschulat. US-Präsident Obama hatte sich gewünscht, dass sich die türkischen Soldaten aus dem Nordirak zurückziehen. Washington erhofft sich so mehr Durchschlagskraft im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Denn an sich kämpfen ja auch der Irak und die Türkei gegen den IS. Wenn sich die Regierungen beider Länder allerdings streiten, weil der eine mit Truppen auf dem Gebiet des anderen auftaucht, das schwächt das gemeinsame Vorgehen gegen den IS. Die türkische Regierung spricht nun von Fehlkommunikation mit Bagdad und bereitet den Abzug aus der Nähe von Mosul vor. In Deutschland geht die Arbeitslosigkeit zwar insgesamt zurück, aber davon spüren gerade ältere Menschen kaum etwas. Sie sind immer häufiger auf Hartz IV angewiesen. Im vergangenen Jahr bezogen knapp 320.000 der über 55-Jährigen Hartz IV. Das ist rund ein Viertel mehr als vor 5 Jahren. Das hat jetzt die Bundesagentur für Arbeit bekannt gegeben. Angefragt hatte die Linke im Bundestag, deren stellvertretende Fraktionschefin Zimmermann sagte, ältere Erwerbslose und ältere Arbeitnehmer seien nach wie vor die großen Verlierer am Arbeitsmarkt. In der Hamburger Uniklinik ist am Abend ein einjähriger Junge gestorben. Er war am Freitag eingeliefert worden mit einem Schütteltrauma. Der Hamburger Oberstaatsanwalt hat nach Medienberichten bestätigt, dass der Junge vermutlich durch Schütteln erheblich verletzt worden war. Jetzt wird gegen die Mutter und ihren Lebensgefährten ermittelt. Und soweit die Nachrichten mit Sven Nickel. Das Wetter im RSG-Land. Sonne und Wolken gibt's heute im Wechsel, also die Wolken dominieren, aber heute Vormittag und Mittag zeigt sich zwischendurch auch mal die Sonne. Im Laufe des Tages zieht es sich dann aber weiter zu, von Regen aber noch keine Spur, der kommt dann erst so gegen Nacht und bringt ein paar Tropfen morgen auch dann zum Start in die neue Woche mit. Leicht regnerisch ist es, nicht doll, und dann wird's morgen auch noch ein ganz schöner Tag. Morgen bei Werten bis 11 Grad, heute tatsächlich nochmal bei sehr milden bis zu 13 Grad im Radioland. RSG Verkehr. Präsentiert vom Autohaus Schönaun und dem neuen Opel Astra. Ärgert die Oberklasse. Alles fließt im RSG-Land. Keine Staus, auch keine Blitzer. Fahren Sie trotzdem nicht zu schnell und machen Sie unsere Straßen sicherer. Gute Fahrt. Radio RSG. Wir sind Weihnachten. Natürlich einen zauberhaften 4. Advent. Jetzt mit Calvin Jones, Call You Home. Gleich noch ein Weihnachtsklassiker. Frankie Goes to Hollywood. Power of Love. Am Mikrofon Daniel Morsbach. You got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brightest side of things. You're the lighter side of life. And all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. In my mind, I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life. And all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. I call you home, you'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home, and I'll Jetzt kommt ein Song, den hat Calvin Harris produziert. Der DJ und Rihanna singt. Und die Mischung kommt an, eine weltweite Nummer 1. Nur in Österreich ist der Song auf Platz 2 in den Charts hängen geblieben. Ja, Mai, so ein Schmarrn, gell? Like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul, make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame. make love your Song geht immer unter die Haut, oder? Was, nicht? Na, dann müssen Sie zu Hause mal das Licht ausschalten und die Kerzen an. Und dann erleben Sie Weihnachten in schönster Vorfreude. Frankie Goes to Hollywood, Power of Love bei Radio RSG. Der RSG Adventskalender. Wir sind Weihnachten. Wahre Geschichten und echte Überraschungen. Hallo Sabine. Ja, hallo. Sabine Busch aus Solingen. Wie ist die Lage bei Ihnen am 4. Advent? Ach ja, so adventsmäßig, ne? Jetzt geht so allmählich auf Weihnachten zu. Mhm. Haben Sie schon viele Geschenke eingekauft, alles weihnachtlich dekoriert? Ja, sicher, klar. So ein bisschen muss er sein. Ja, genau. Sie kennen meine Wohnung nicht. Aber gut. Können Sie sich noch erinnern an den 20. Dezember 2010? Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, denn ja, da hat es geschneit ohne Ende und man musste zu Hause bleiben und ach, es war einfach furchtbar. Ja, aber es war wenigstens ein bisschen weihnachtlich, ne? Ja, das stimmt. Wenn das denn so stimmt. Ein Auftritt im Solinger Theater musste auf jeden Fall abgesagt werden, haben wir eben erzählt. Das russische Weihnachtsmärchen musste leider ausfallen und wir haben gefragt, warum wurde die Show abgesagt? Ich frage Sie jetzt noch einmal ganz offiziell, Möglichkeit A, das kann ja auch gut möglich sein, dass das gesamte Ensemble wegen Magen-Darm-Grippe flach lag, oder war es tatsächlich Möglichkeit B, das Theater wurde wegen Schnees auf dem Dach gesperrt? Ja, die richtige Antwort ist, dass das Theater gesperrt werden musste wegen Schnees auf dem Dach. Ich war nämlich selber betroffen und musste zu Hause bleiben. Ach, Sie hatten sich das sonst angeschaut? Ja. Wurde das irgendwie mal nachgeholt? Nee, ich habe das vorher schon mal gesehen und ich wollte es gerne nochmal schauen. Okay. Ja, das ist dann leider aufgefallen. Ja, das ist schade, aber vielleicht war es gut, sonst könnten Sie sich gar nicht mehr so prima dran erinnern und dann würde Ihnen vielleicht etwas entgehen. Aber wir hören erstmal, ob es richtig ist. Die ungewöhnlich große Schneemenge auf dem Theaterdach hatte die Belastungsgrenze überschritten. Das THW musste anrücken und das Dach vom Schnee befreien. So lange war das Theater gesperrt. Ja, und seitdem hasst Sabine Busch aus Solingen Schnee. Richtig. Gut, dann hoffe ich, dass Sie diesen Preis zumindest mögen und damit mehr anfangen können. Das wird ein 3D-Kinoerlebnis für die ganze Familie. Das Cinemax Solingen lädt Sie ein. 4 Kinotickets mit D-Box-Sitz und Gastrogutscheinen im Gesamtwert von rund 100 Euro. Ja, toll. Boah, Sabine. Ja, schön. Wollen wir uns anfreunden? Mann, Mann, Mann. Im Gesamtwert von 100 Euro. Da werden Sie viel Spaß haben im Kino. Ja. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen vierten schönen Advent. Danke gleichfalls. Heute noch irgendwas geplant? Nee, also ganz gemütlich zu Hause. So muss es sein. Sabine, schöne Weihnachten. Danke fürs Mitspielen. Ja, danke schön. Tschüss. Der RSG Adventskalender. Präsentiert von den Clemens Galerien Solingen. So viel mehr vom Leben. Jetzt. Neu. Stefanie Heinzmann. Stranger in this World. Everyone's a stranger in this world. Wir spielen alle aktuellen Hits. Radio RSG. Hey there, stranger. I really like your way. Hey there, stranger. Don't you ever change. They told you you're naive, that you won't fit in unless you hide the way you feel. You got colors they don't understand. Scared of standing out. Hey there, stranger, hiding in the crowd. You're stronger than you think, but so much love to give. Maybe you don't know it still. Everyone's a stranger in this world, but I can see myself. das, das Beste von heute. Radio RSG. Der beste Mix. Solingen. Hier gibt es immer das passende Geschenk. Gutscheindosen für Kids und Erwachsene, 3D-Filme oder Wertgutscheine. Damit können Sie zu jedem Anlass für Freude sorgen. Im Kino oder unter cinemax-solingen.de. Cinemax Solingen. So muss Kino sein. Eissporthalle Solingen. Einfach mehr erleben. Hier kannst du Spaß haben. Ob Eisdisco, Kindergeburtstag oder einfach Freunde treffen bei unseren täglichen Laufzeiten. Eislaufen im Bergischen Land. Alle Infos unter eissporthalle-solingen.de. Herzlich willkommen in der Eissporthalle Solingen. Die Erlebnishalle. Solingen, Brühler Straße. Die Clemens Galerien Solingen laden ein zum stimmungsvollen Weihnachtsshopping mit der ganzen Familie. Heute ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Freuen Sie sich auf unsere weihnachtliche Kinderkochwerkstatt im Erdgeschoss. Wir wünschen schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Clemens Galerien, so viel mehr vom Leben. Hier ist Radio RSG. Der beste Mix im Dezember. Für alle Zimtsternesser. Everybody got the reason, everybody got the way. Wunschzettelschreiber. Last Christmas, I gave you my heart. Weihnachtsgeldausgeber. Grüße. Und das Beste von heute. Beste von heute. Nur bei Radio RSG. Wir sind Weihnachten. Our lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine. Wissen, was wichtig ist. Radio RSG Nachrichten. Ich bin Bernd Hamer. Schönen guten Morgen. Die Terrormiliz IS hat den EU-Grenzschutzbehörden Frontex zufolge in Syrien, im Irak und in Libyen zahlreiche echte Passdokumente erbeutet. Die Gefahr, Islamisten könnten damit unkontrolliert nach Europa einreisen. Zwei Spiele noch in der Fußball-Bundesliga, dann geht es in die Winterpause. Um 15.30 Uhr treffen Berlin und Mainz aufeinander. Ab 17.30 Uhr beendet Mönchengladbach dann das Fußballjahr mit seinem Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt. Und jetzt Remscheid, Solingen und die Region. Das Wetter im RSG-Land trocken, öfter sonnig und bis 13 Grad mild. Remscheid sucht die Nähe zu Städten im Oberbergischen. In Solingen steigt am Nachmittag ein Flüchtlingswillkommensfest. Die Stadt Remscheid will künftig enger mit Städten des Oberbergischen Kreises zusammenarbeiten. Ein erster Schritt war ein gemeinsamer Gedankenaustausch der Oberbürgermeister und Bürgermeister aus Hückeswagen, Wermelskirchen, Rade und Remscheid. Oberbürgermeister Mast Weiß hatte ins Remscheider Rathaus eingeladen. Dietmar Persian aus Hückeswagen, Johannes Manns aus Rade und der Wermelskirchener Rainer Bleek hatten einiges mit ihm zu besprechen. Denn die bewährte Zusammenarbeit zwischen den Städten soll noch intensiviert werden. Thema waren deshalb unter anderem das geplante DOC in Lennep, der Ausbau des Breitbandnetzes und der Tourismus im Bergischen. Und auch beim Thema einer direkten Bahnverbindung nach Köln wollen die Städte demnächst gemeinsam mehr Druck auf den Verkehrsverband Rhein-Ruhr machen. Die Jugendhilfewerkstatt in Solingen lässt heute ein großes Willkommensfest für Flüchtlinge steigen. Das Fest soll einerseits zum Entspannen für die teils traumatisierten Flüchtlinge dienen, zum anderen will die Jugendhilfewerkstatt dort auch Spenden sammeln. Der Erlös geht an die Flüchtlinge, die derzeit an der Zweigstraße untergebracht sind. Die Jugendhilfewerkstatt selbst bietet jugendlichen Flüchtlingen seit langem eine sinnvolle Beschäftigung und die Möglichkeit zur Weiterbildung. Ihr Flüchtlingsfest in der Brucknerstraße in Solingen beginnt um 15 Uhr. Zum Programm gehören neben Kaffee und Kuchen auch ein Live-Konzert. Handball-Erstligist Bergischer HC hat am Abend kein weiteres Erfolgserlebnis einfahren können. Ihr Heimspiel gegen den Tabellenachten aus Göppingen haben die Löwen mit 22-29 verloren. Bereits nach 20 Minuten und einem 6-11 Rückstand war die Partie eigentlich entschieden. Und auch Rohrlocke-Erstligist IGR Remscheid ging leer aus. Beim Tabellenführer in Herringen verlor man mit 2-9. Heute laden gleich zwei Teams in die Solinger Wittkulle. Ab 14 Uhr gibt es dort Zweitliga-Badminton zu sehen, wenn der STC Blau-Weiß Solingen den BC Wipperfeld empfängt. Und ab 16 Uhr trifft Volleyball-Zweitligist TSG Solingen auf USC Braunschweig. Die Nachrichten für das RSG-Land gibt's auch zum Nachhören im Netz auf radiorsg.de. Das Wetter im RSG-Land. Präsentiert vom Schmidt Wohncenter Leverkusen. Ihre Nummer 1 beim Möbel- und Küchenkauf. Ziemlich grau momentan im RSG-Land, aber ein bisschen Sonnenschein ist heute definitiv dabei. Müsste eigentlich so in den nächsten Stunden kommen. Erwarten Sie nicht zu viel. Aber ein bisschen Sonnenschein ist dabei und es bleibt heute zwar oft wolkig, aber auch zunächst trocken. Bei milden Temperaturen weiterhin 11 bis 13 Grad. Erst heute Abend kann es dann ein paar Tropfen Regen geben. Allzu viel ist das nicht. In der Nacht sowieso. Und morgen geht es dann erst leicht regnerisch in den Montag, aber dann wird es doch noch ein recht schöner Tag bei Werten nochmal bis 11 Grad. RSG Verkehr. Hier haben wir nach wie vor nichts zu melden, so soll das sein am Sonntag. Fahren Sie trotzdem nicht zu schnell und machen Sie unsere Straßen sicherer. Radio RSG. Wir sind Weihnachten. Auch ich, Daniel Morsbach. Schönen vierten Advent. About this place, you really think I could be replaced? Nah, I've come from outer space, and I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy. Hagen Trainer bei Radio RSG und Rainer Böll, der bestimmt den nächsten Musikwunsch bei uns. Er wünscht sich nämlich Ed Sheeran mit Photograph und haut dafür 100 Euro raus an Lichtblicke für Familien in Not in NRW. Wir sagen herzlichen Dank für diese großherzige Spende. Spielen wir natürlich gleich. Und schau mal an, wer noch dabei ist. Der S. Oliver Store in Solingen-Ohlix. Dort wird nicht nur Kleidung verkauft, sondern es war auch eine Woche lang eine Nikolausbäckerei. Die Mitarbeiter haben da selbst gebacken und Kuchen an die Kunden verkauft. Und die stolze Summe von 218 Euro sind so zusammengekommen. Das geht an Lichtblicke. Voll super, eine tolle Aktion. Danke auch hier und auch für euch, Ed Sheeran, mit eurem Wunschtitel Photograph. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Radio RSG. Einfach näher bei mir. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Something to believe in. left me broken. Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. Waiting for Love bei Radio RSG, gleich die Eurythmics mit Winter Wonderland hier bei uns. Wir sind Weihnachten. Ja, Radio RSG. Immer nur Spritzgebäck und Ausstechplätzchen zu Weihnachten sind ja auch langweilig, ne? Deswegen haben wir eine kreative Frau hier dieses Jahr am Start, die Ihnen ungewöhnliche Backideen präsentiert. Andreas abgefahrene Adventsrezepte. Die kommen von Andrea Stolzenberger aus Solingen. Die wohnt im berüchtigten Rosa Haus in Oberburg und entwickelt da ständig neue Ideen. Zwei erfolgreiche Backbücher hat sie auch schon rausgebracht. Mittlerweile ist sie sogar Vorbild für viele Frauen in Deutschland. Und fürs Finale heute am 4. Advent haut Andrea nochmal was raus, dass sie jetzt auch ganz schnell und einfach vor Weihnachten tatsächlich problemlos nachmachen können. Oh, also heute würde ich sagen, wir backen die Cookies in Cream Schnitten oder Cookies in Cream Fudge. Und wenn ich sage backen, dann ist das auch noch gelogen, weil die werden gar nicht gebacken, die werden nur im Kühlschrank kalt werden lassen zum Schneiden. Also Backofen bleibt kalt. Das Geile ist, es gibt nur 3 Zutaten. Und die Dinger schmecken so unglaublich. Die denken, du bist der Gott, wenn du die servierst. Ich habe die zu Nikolaus verschenkt. Die wollten alle das Rezept. Weißt du, die laufen dann hinter dir und sagen, oh, wir brauchen unbedingt das Rezept. Das Ding ist, du brauchst nur weiße Schokolade. Die machst du warm. Dann kommt eine Dose gesüßte Kondensmilch rein. Das ist wichtig. Also es geht nicht die normale Bärenmarke oder so. Es muss draufstehen, gesüßte Kondensmilch. Das tust beides im Topf warm machen. Wenn das warm ist, tust du von der einen Packung Oreo-Kekse, nimmst die Hälfte und die tust zerbrechen und die tust da unterheben. Dann füllst du das Ganze in eine viereckige Form und dann kommen obendrauf die andere Hälfte der Oreo-Kekse. Die drückst so ein bisschen rein in die Masse und in ein paar Stunden dann in den Kühlschrank und dann kannst du so Schnittchen schneiden. Also das ist der absolute Geheimtipp, finde ich. Musst du unbedingt probieren. Und sieht durch diese schwarzen Kekse mit dieser weißen Masse also unglaublich attraktiv aus. Und die schmecken unglaublich. Unser Last-Minute-Rezept-Idee für Weihnachten. Fantastisch. Das Rezept zum Nachmachen und die anderen tatsächlich abgefahrenen Adventsideen von Andrea finden Sie auf radio-rsg.de. Und Andreas aktuelles Buch heißt Backen, Craft und Rote Katze. Gibt's überall im Buchhandel, sicherlich auch ein schönes Geschenk. Listening.

ist Radio RSG.